Ein Gedicht zum Thema der Woche aus der Thüringer Allgemeinen Zeitung. Karl Theodor. Borgen hin, Laien her. Karl Theodor, der hat's jetzt schwer. Es wird beschimpft, geschämt, verachtet. Doch wenn die Sache man betrachtet, wo hat er denn sein Werk verteidigt? Ihr weisen Herren, seid nicht beleidigt. Ihr habt's gelesen, unbesorgt, und nicht bemerkt, dass viel geborgt. Ihr habt den Doktorrat verliehen, doch hinterher dann laut geschrien, dass diese Arbeit nur Betrug. Jetzt hattet ihr wohl Zeit genug, das Werk in allen seinen Stücken genüsslich kurz und klein zu pflücken. Ei, was ging da alles los? Der Schaden wurde riesengroß. Er wäre halb so groß gewesen, hättet vorher man genau gelesen. Vielen Dank an Wilfried Köhlner, Weimar.